traurig sein. Der Mann, den du geliebt, ließ dich allein. Er kam, als du erst 18 warst, von großer Fahrt zurück. Er küsste dich so scheu und zart und sprach vom großen Glück. Am Kai, da liefen die Möwen, als er dich wieder verließ. Cindy, oh Cindy, dein Herz muss traurig sein. Der Mann, den du geliebt, ließ dich allein. Du sahst ihn nachts im Traum vor dir und gabst ihm deine Hand. Du sahst, dass er den Ring noch trug, der dich mit ihm verband. Am Kai, da riefen die Möwen, aus all den Träumen dich mach. Cindy, oh Cindy, dein Herz muss traurig sein. Der Mann, den du geliebt, ließ dich allein. Wenn nachts ein Schiff die Anker wirft, dann stehst du wartend da. Doch keiner, der dich scherzend ruft, kommt deinem Herzen nah. Am Kai, da rufen die Möwen, sie rufen alle dir zu. Cindy, oh Cindy, dein Herz muss traurig sein. Der Mann, den du geliebt, liebst dich allein.